haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Untermieter. Die beiden jungen Leute, die in meinem Büro saßen, trugen teure Jacken und modische Stiefel. Die Frau wippte ständig mit einem Fuß, während der Mann an seinen Fingernägeln knabberte. Es war ein kalter Nachmittag in meinem kalten Büro. Die Heizung funktionierte nicht und mein Vermieter vergnügte sich gerade irgendwo in der Karibik oder saß wegen Mietwucher im Knast. Jedenfalls war wärmetechnisch keine Besserung in Sicht. Ich hatte also nichts gegen einen Fall einzuwenden, bei dem ich in geheizten Wohnungen ermitteln konnte. Patrick ist unser Untermieter. Wir haben ihn vor 3 Tagen zum letzten Mal gesehen. Wir befürchten, dass ihm etwas zugestoßen ist. Er hat nämlich fast nie auswärts übernachtet. Hat er etwas mitlaufen lassen? Wie kommen Sie darauf? Es muss auch einen Grund geben, weshalb Sie sich so nach Ihrem Untermieter sehnen. Nein, es fehlt nichts. Wir sind bloß beunruhigt. Ja, beunruhigt wegen der Miete. Die wäre nämlich morgen fällig. Wir sind auf Patricks Mietanteil angewiesen. Aber das interessiert Herrn Maloney doch nicht. Wir mögen Patrick. Wir möchten wissen, was mit ihm ist. Die beiden schauten sich an und es war mir nicht recht klar, ob bei den beiden ein anständiges Honorar herauszuholen war. Schließlich deutete alles darauf hin, dass ich es mit 2 geldgierigen Geizhälsen zu tun hatte. Satan vermisst Patrick ebenfalls. Es geht ihm nicht gut, seit Patrick weg ist. Satan ist auch einer Ihrer Untermieter. Nein, Satan ist mein Liebling. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Satan ist mein Hund. Er ist verstört. Er sitzt manchmal stundenlang vor dem Fernseher und jault jedes Mal, wenn er jemanden mit einer Pistole sieht. Ja, dann bekommt er Angst und hüpft auf das Bett und verkriecht sich unter die Bettdecke. Da bleibt er dann bis zum nächsten Morgen. Dieser Zustand ist unzumutbar. Ich möchte nicht mehr länger auf der Couch übernachten. Sind Sie sicher, dass Satans Verhalten etwas mit dem Verschwinden von Patrick zu tun hat? Nein. Garantiert. Was nun? Das ist doch Unsinn, der Köder ist doch senil. Ah, Satan ist nicht senil, bloß sensibel. Was man von dir nicht behaupten kann. Ich bin also nicht sensibel? Ich schreibe, ich bin Schriftsteller. Ich versetze mich in andere Menschen, Schicksale, schreibe darüber. Und du nennst das unsensibel? Ach, du bist ein Gefühlsklotz. Das Schicksal von Satan und Patrick interessiert dich nicht wirklich. Du denkst nur an das Geld, an die Miete. Und du? Bist du eine Heilige? Dass ich nicht lache. Du spielst allen was vor. Schmierst sie voll mit deinem Charme und nimmst sie dann aus. Der Paartherapeut ist nebenan. Sein Honorar ist höher als meines, dafür ist seine Erfolgsquote niedriger. Wenn Sie es aber unbedingt wünschen, lasse ich Sie gerne paarweise meine Fäuste spüren. Entschuldigung, meine Freundin ließ sich gehen. Was? Ich ließ mich gehen? Eine Frechheit ist das. Wer hat denn angefangen? Vielleicht sollten wir uns wieder Patrick zuwenden. Patrick? Er ist verschwunden. Das sagten Sie schon. Finden Sie ihn. Und wie steht es mit dem Honorar? Für das bin ich zuständig. Unser Romanautor hat nämlich kein Geld. Darauf folgte ein 10-minütiges Gekeife, das erst abstellte, als ich den beiden drohte, eine CD mit volkstümlichen Schlagern abzuspielen. Ich hatte mir die Scheibe für solche Notfälle besorgt, sie aber glücklicherweise noch nie einsetzen müssen. Ich erfuhr von den beiden, dass Patrick offenbar keiner geregelten Arbeit nachging und die meisten Nachmittage bei einem Fotomodell verbrachte, für das er so etwas wie ein Manager sei. Ich besuchte die fotogene Dame. Patrick? Nein, er ist verschwunden, meldet sich nicht. Hat mir nicht gesagt, dass er weg ist. Möchten Sie auch bei unserem avantgardistischen Musical mitarbeiten? Ich hoffe, das lässt sich vermeiden. Hat Patrick an dem Musical gearbeitet? Nein, er wollte es finanzieren. Interessant. Woher hatte er das Geld? Das wollte er nicht sagen. Hier, sehen Sie? Das ist eines meiner Projekte. Das Zivilgesetzbuch? Ja, ich wollte es als Ballett umsetzen, aber dazu eignet es sich nicht. Das leuchtet ein. Sehen Sie? Auch Sie haben das sofort geschnallt. Man muss es als Musical machen. Und wer soll die Paragraphen singen? Ach, ich stelle mir natürlich eine sehr freie Umsetzung vor. Soll ich Ihnen eines der Stücke vorsingen? Es ist natürlich noch nicht vollkommen. Dritte Abteilung, die Vormundschaft. Artikel 368, die Unmündigkeit. Toll! Die Juristen werden Ihnen zu Füßen liegen. Glauben Sie, dass Udo Jürgens bei dem Projekt mitmachen würde? Warum nicht? Der Kerl steht doch auf Unmündige. Glauben Sie, dass Patrick etwas zugestoßen ist? Wie kommen Sie darauf? Ich habe immer vermutet, dass er in dubiose Geschäfte verwickelt ist. Er ging abends immer in den Kellerpark. Er sagte, dass er dort Banknoten angepflanzt hat. Langsam überrascht mich gar nichts mehr. Tatsache ist jedenfalls, dass er nach dem Besuch im Park oft mit einer Plastiktüte voll Geld bei mir aufgetaucht ist. Er hat mir immer etwas davon abgegeben. Den Rest brachte er zur Post und zahlte es ein. Ich fragte mich langsam, ob es nicht doch gescheiter gewesen wäre, langsam in meinem Büro zu erfrieren, als sich mit Leuten wie diesem Fotomodell und meinen beiden Klienten herumzuschlagen. Doch das Verschwinden dieses Patricks begann mein Interesse zu wecken. Deshalb begab ich mich zum Kellerpark. Es war schon am Eindunkeln. Ich suchte unter den Gebüschen und in den Abfalleimern nach Plastiktüten, fand aber nur faulende Essensreste und Bierbüchsen. Keine Bewegung! Sie sind verhaftet! Ist das Einsammeln von leeren Dosen? Seit neuestem strafbar. Maloney! Sie sind aber tief gesunken. Hat Sie Ihr einziger Klient verlassen und auf dem Friedhof die letzte Ruhe gefunden? Wenn Sie so weitermachen, bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihrem Vorgesetzten zu melden, dass Sie sich nachts im Park entblößen. Ich entblöße mich nicht, Maloney. Das ist eine böswillige Unterstellung. Im Gegensatz zu Ihnen arbeite ich und sorge dafür, dass in dieser Stadt wieder Recht und Ordnung einkehrt. Hier in diesem Park sollen Drogengelder deponiert und von Mittelsmännern abgeholt und danach gewaschen werden. Sie sind doch nicht etwa einer dieser Mittelsmänner, Maloney! Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihm ein paar Erklärungen zu liefern. Er hörte schnaubend zu und verzog seinen Mund. Dann erzählte er mir, dass die Polizei Patrick schon längere Zeit im Verdacht hatte, Drogengelder zu waschen. Da hatte ich mich wieder auf etwas Tolles eingelassen. Meine Klienten saßen in der warmen Stube. Satan lag unter der Bettdecke und ließ sich nicht blicken. Ich erzählte vom Verdacht der Polizei. Die beiden schauten abwechslungsweise mich und sich gegenseitig an und schüttelten dabei regelmäßig den Kopf. Sie erinnerten mich an zwei Figuren einer besonders originellen Kuckucksuhr. Das kann ich einfach nicht glauben. Patrick und Drogengeschäfte. Da hast du es. Dabei hast du dich auch immer gewundert, wo er das Geld hernimmt, wenn er doch nie arbeitet. Ach was! Er sagte uns doch, dass eine reiche Mutter hat ihn liebt und verwöhnt. Du glaubst auch alles. Ich als Schriftsteller stelle grundsätzlich alles in Frage. Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen auf unsere Honorarvereinbarung hat. Nein, ich sagte das mehr im Allgemeinen. Oh, jetzt hör bloß auf. Gleich kommt nämlich einer seiner Vorträge. Sie müssen wissen, dass er keine einzige Zeile geschrieben hat, seit ich ihn kenne. Er redet nur immer davon. Er ist kein Schriftsteller. Er ist ein Wortsteller, ein Fallensteller. Jetzt hör aber auf. Ich habe immerhin beim Kurzschriftenwettbewerb der Metzgerei von Tobel den dritten Preis gewonnen. Ja, damals warst du 12. Na und? Talent bleibt Talent. Ich wollte mich schon zu Satan unter die Bettdecke legen, zog es dann aber doch vor, die geheizte Wohnung zu verlassen und die reiche Mutter des verschwundenen Patrick ausfindig zu machen. Sie lebt in einem Wohnblock, in dem es nach Sozialhilfe und billigem Wein roch. Der erste Eindruck täuschte für einmal nicht. Patrick, ist er im Gefängnis? Braucht er Geld? Ich habe kein Geld. Patrick hat mich jahrelang nie besucht, nicht mal angerufen hat er. Er ist kein guter Sohn. Er steckt vermutlich in Schwierigkeiten. Das erstaunt mich nicht. Er war schon immer seltsam, als Kind schon. Sein Bruder war ganz anders. Der trieb Sport, ging immer aus. Patrick aber war nicht richtig im Kopf. Wissen Sie, was er stundenlang gemacht hat? Gelesen hat er stundenlang Bücher. Und das mit 12. Das ist doch nicht normal. Sein Bruder hat nie gelesen. Er besucht mich dafür regelmäßig und bringt mir Cognac. Patrick? Er ist missraten. Ich hätte ihm die Bücher wegnehmen sollen. Sie wissen also nicht, wo Patrick stecken könnte. Ich? Woher sollte ich das wissen? Kommen Sie, ich zeige Ihnen Fotos von Patrick. Ich habe viele Fotos. Danke, danke, aber ich habe noch zu tun. Sie schauen sich jetzt die Fotos an. Sonst rufe ich die Polizei. Tatsächlich. Und wenn die auch keine Lust hat, ihre Fotos zu bestaunen. Nur dieses eine Album. Das ist das Mindeste. Schließlich habe ich Ihnen die Tür geöffnet und Sie hereingelassen. Es waren die üblichen deprimierenden, mit Jahreszahlen versehenen Dokumente aus dem Leben einer Familie. Als sie aufstand und mir androhte, ein weiteres Album aus dem Gestell zu holen, nahm ich eines der Fotos, auf denen Patrick abgebildet war, verdrückte mich durch die Tür und eilte den Hausflur entlang, bis ich die rettende Treppe erreicht hatte. Ich machte einen Spaziergang zum Kellerpark. Als ich mich umschaute, sah ich im Parterre einer Wohnung einen Mann, der mich hinter einem Vorhang beobachtete. Ich besuchte den neugierigen Zeitgenossen. Ich bin kein Spanner oder so etwas. Ich bin nur empört über das, was sich in dem Park abspielt, täglich. Die Kerle tauchen auf, übergeben anderen Kerlen Plastiksäcke und die Polizei beobachtet das Ganze und unternimmt nichts. Das ist ein Skandal, ist das. Haben Sie diesen jungen Mann im Park gesehen? Er ist heute ein paar Jahre älter als auf dem Foto. Aha, ja. Aber natürlich, das ist er. Der kam fast täglich, immer dieselbe Tour, ging rund um den Park, tat so, als würde er die Tauben füttern, dann holte er den Plastiksack aus dem Unterholz und ging. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Vorgestern. Oder einen Tag davor. Genau, jetzt erinnere ich mich. Da war noch ein anderer Mann. Er hat diesen hier auf dem Foto beobachtet und ist ihm gefolgt. Und wie sah der andere aus? Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Wann endlich räumt die Stadt mit diesem Gesindel auf? Da muss man doch durchgreifen. Das ist doch ein Schlag in das Gesicht jedes anständigen Bürgers. Sind Sie vielleicht an Videos interessiert? Haben Sie die Leute im Park gefilmt? Nein, nein. Harte Sachen. Privataufnahmen. Sowas kriegen Sie nirgends in den Läden. Gute Qualität. Ein 60-Minuten-Streifen für 400. Ich hab was für jede Vorliebe. Möchten Sie mal schauen? Ich schob den Kerl beiseite und verließ die schmuddelige Absteige. In meinem Büro war es noch immer saukalt. Ich stellte alle Herdplatten an und kochte so viel Wasser, dass das Büro schon bald von einem dichten Nebel eingehüllt war. Mitten in dieses Naturschauspiel platzte ein Mann, dessen Geist, auch ohne mein Dazutun, öfters benebelt war. Dieser Patrick, wie hieß er gleich? Na egal. Wir haben seinen Wagen gefunden. Tatsächlich. Und deswegen bemühen Sie sich in mein Büro. Der Wagen stand in einer Tiefgarage. Im Kofferraum lag die Leiche dieses Patricks, wie er auch immer heißt. Kopfschuss. Übel. Haben Sie ein paar hübsche Spuren gesichert? Die Ermittlungen laufen, Maloney. Das Einzige, was wir bis jetzt mit Sicherheit sagen können, ist, dass ein Selbstmord oder ein Unfall mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Was Sie nicht sagen. Uns würde es natürlich interessieren, ob Sie uns im Zusammenhang mit diesem Patrick alles gesagt haben, was Sie wissen, Maloney. Das Wasser war verdunstet und an den Wänden meines Büros perlten kleine Wassertropfen nach unten. Die Herdplatten kämpften vergeblich gegen die kalte Luft. Ich beschloss, mich in einer Bar ein wenig aufzuwärmen. Ich lud den Polizisten zu einem Drink ein. Er verließ empört mein Büro. Das war immerhin etwas. Zwar deutete vieles darauf hin, dass Patrick in dubiose Geldgeschäfte verwickelt war und deswegen ermordet wurde. Doch immer dann, wenn die Polizei glaubt, bereits alles zu wissen, ist unsereins besonders wachsam. Ich besuchte das musikalische Fotomodell und stellte ihr ein paar harte Fragen. Die Namen der 7 Bundesräte? Ist das wichtig? Ich meine, ich interessiere mich nicht für Politik. Wenn Sie mir diese Frage nicht beantworten können, dann vielleicht eine andere. Haben Sie Patrick erschossen? Ich bringe doch meinen Mäzen nicht um. Er wollte mir das Musical finanzieren. Ja, so bescheuert kann er doch nicht gewesen sein. Naja, er mochte mich. Wir waren früher mal zusammen. Ehrlich gesagt habe ich manchmal gehofft, dass wir wieder zusammenkommen könnten. Aber es hat nicht sollen sein. Als ich ihn zum letzten Mal sah, hatte er sich gerade verliebt. Muss was Ernstes gewesen sein. Und wie heißt die ernsthafte Dame? Das sagte er mir nicht. Ich habe übrigens zu Patricks Ehren ein kleines Requiem geschrieben. Möchten Sie es hören? Ich machte mich schleunigst aus dem Staub. Bei meinem Klienten fand ich erneut eine funktionierende Heizung. Frau Pulver sah mich traurig an und führte mich in die Küche. Aus einem Nebenraum war Satan zu hören. Ah, mir geht es hundeelend. Dafür geht es offenbar Satan wieder besser. Er ist nicht zu überhören. Das ist nicht Satan. Satan winselt noch immer. Wir haben drei andere Hunde eingeladen, eine Gruppentherapie. Nicht übel, und das soll helfen. Ich bin auch langsam fällig. Ich hatte vor ein paar Stunden einen völligen Zusammenbruch. Ich hätte es nicht in mich hineinfressen sollen. Was denn? Möchten Sie ein Geständnis ablegen? Sozusagen. Ich hatte mich in Patrick verliebt. Ich habe mit ihm geschlafen. Stefan wusste nichts davon. Patrick wollte mit mir in eine andere Wohnung ziehen. Ein Lämplein leuchtete auf und warf ein völlig neues Lichtlein auf den mysteriösen Fall. Frau Pulver erzählte mir ihre Leidensgeschichte und ich horchte und überlegte. Ehe ich mir auf alles einen Reim machen konnte, erschien Frau Pulvers ehemaliger Geliebter, beladen mit ein paar Einkaufstüten. Er stellte sie in der Küche auf den Fußboden und begrüßte mich mürrisch. Weshalb ermitteln Sie nicht in der Drogenszene? Weil es da keine geheizten Wohnungen gibt. Hey, was ist los? Weshalb hast du so viel eingekauft? Hast du denn das Geld her? Kaviar? Sag mal, spinnst du? Ich dachte, wir sollten uns mal richtig verwöhnen. Das können wir uns doch nicht leisten, verdammt nochmal. Tja, mit einem Sack voll Geld lässt es sich gut einkaufen. Na, tolle Stimmungskanone, dieser Detektiv. Du bist mir eine Erklärung schuldig. Nichts bin ich dir schuldig. Ich behielt den Kerl im Auge. Frau Pulver öffnete die Wohnungstüre. Als der Polizist die Küche betrat, verstummte nebenan die Hunde. Offenbar hatten sie ihre Gruppensitzung beendet und träumten von einem großen, dicken Knochen. Wir haben eine Entdeckung gemacht. Sie schon wieder? War er schon einmal hier? Ja, sie haben die Wohnung durchsucht und Fingerabdrücke genommen. Routine, Maloney, Routine. Lohnt sich aber ab und zu. Aha, und heute haben wir so ein Ab und zu. Das kann man wohl sagen. Oh Mist, ich habe etwas vergessen. Komm gleich wieder. Sie bleiben hier. Hey, was ist denn los? Wir haben auf dem linken Brillenglas des Toten einen Fingerabdruck gefunden, der mit Ihrem Fingerabdruck übereinstimmt. Mit meinem? Das ist doch Blödsinn. Sie haben keinen Fingerabdruck von mir genommen. Doch, doch, das hat er. Hier in der Küche von deinem Glas. Raffiniert, raffiniert. Oder haben Sie vielleicht zu Hause eine heimliche Fingerabdrucksammlung, die Sie Ihrer Frau nachts vor dem Einschlafen zeigen? Das geht Sie nichts an, Maloney. Herr Gems, ich verhafte Sie wegen dringendem Tatverdacht. Dass ich nicht lache. Du? Aber das verstehe ich nicht. Vielleicht ahnen Sie jetzt, woher er das Geld für den Kaviar hatte. Stefan? Hey! Überlassen Sie das gefälligst der Justiz, junge Frau. Seit wann sind Richter Watschenmänner? Lassen Sie mich in Ruhe, ich gestehe alles, aber lassen Sie mich in Ruhe. Also, dann gestehen Sie endlich. Raus mit der Sprache. Ich habe Patrick erschossen. Du Arschloch! So, Ruhe jetzt! Ich bekam Panik. Ich wusste, dass du und er, dass ihr was zusammen hattet. Ich hatte Angst, aus der Wohnung zu fliegen. Und ich habe diesen Kerl gehasst. Gehasst habe ich ihn, wie er das Leben leben konnte, so leicht. Ich hatte immer schon beim Aufstehen Depressionen. Das ist doch ungerecht. Das musst du doch verstehen. Er redete auf Frau Pulver ein. Es gelang mir mit Mühe, sie zurückzuhalten. Der Polizist holte derweil umständlich die Handschellen hervor. Als Herr Gems abgeführt wurde, begannen im Nebenraum die Hunde wieder zu jaulen und zu bellen. Sogar Satan bellte jetzt wieder. Das konnte Frau Pulver nicht aufheitern. Sie starrte auf den Kaviar und übergab sich. Ich konnte gerade noch ausweichen und mich in Sicherheit bringen. So geht das.